Stürmische Zeiten liegen hinter uns. Am Berg riecht zur 26. Episode aus dem sicheren Unterschlupf, vollpackt mit Tagtraummaterial, das dich zurück in die warme Behaglichkeit vom Dancefloor bringt. Elektronische Musik, wie du sie vielleicht noch nie gehört hast, abseits von Hands in the Air, immer mit einer guten Portion Kopfkino. Nachdem wir uns langsam aber sicher bei Virus eingenistet haben, stehen einige Veränderungen für das Format an. Ein bisschen mehr mit euch, manchmal face-to-face direkt aus dem Studio, weiterhin wie gewohnt mit Killer-Tunes aus allen Ecken von der elektronischen Musik. Die heutige Folge bringt Methadon für Unvergesslichkeiten im Club. Smooth Jazz trifft Drum Machine, kosmische R&B geht Hand in Hand mit Breakbeats. Von Ghana bis Zürich, Ampere bleibt dein Fels in der Brandung. Big Ups für all die schmeichelnden Mails, die wir bekommen. Euer Support ist much appreciated. Wie immer findet ihr alle Folgen auf der Webseite von Virus oder alle Tunes in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Ich bin der Benny und das ist Ampere auf SRF Virus. Sturzflug in die Kuscheldecke gestartet, und zwar mit leichtfüßigem Elektro namens Experience 33 von Darling. Classic Synths und Drum Machines inklusive Wohlfühlatmosphäre, perfekt für den Samstagseinkauf und das Abendkommen an der After Hour zugleich. Next up sind Deckmantel-Favorites Palmbomen 2 und Betonkunst, die auf Leo-Miriam Chicago direkt nach Holland verfrachten. Eine kleine Portion Poolparty für ungeduldige Sonnenarbeiterinnen. We'll be right back. gepaart mit einer Diva-Vocal schreit eigentlich instant Ampere Certified. Das Ding da brennt aber so richtig. Der Will Saul ist ein Shootingstar und Geheimtipp zugleich. Kommt ganz drauf an, woher man drauf schaut. Der Gründer von House Music steuert seit Jahren sein Label auf einem feinen Grad zwischen allen zugänglichen Hausformen mit Attitude und ein bisschen esoterischer Elektronika. Und das mit ziemlich grossem kommerziellem Erfolg. And Him, Adam Port, Detroit Swindle, wo wir übrigens auch noch später in dieser Show spielen, sowie weitere Artists nennen das Label ihr daheim. Coming In ist der Track Visions von seinem kürzlich erschienenen Album Open to Close, wo ein komprimierter Trip zu den Einflüssen und Entdeckungen ist, wo im Will Saul seine Musikkarriere maßgeblich geprägt haben. In waghalsigem Tempo schlittern wir mit dem Track Renault Sport von zwei blutjungen Engländern über die Tanzfläche. Eine wahre Hymne an der Rallye-Craze aus den 90er, Back in the Days. Mit einem guten Garage-Shuffle und einem hypnotischen Vocal-Sample, der jenseits von der Durchschnittswert von der gängigen Aufmerksamkeitsspanne verwendet wird, zeigt Combo Cortez aus Reading direkt mit ihrem ersten Release, wo es angehen hat. Lo-Fi heisst Destination, irgendwo abbiegen zwischen Oldschool-Referenzen und Internet-Meme. Ampers Most Hated und Loved zugleich pusht gerade wieder mal aufs Trommelfell. Coming In ist der Track Typeless vom DJ Seinfeld, einem Lo-Fi Deadmau5 sozusagen. Entweder haltet man das komplette Lo-Fi-Ding für totgekochten, seelenlosen Internet-Stuff oder man embraced all die wunderbar nostalgischen und mit Rave-Referenzen vollgestopften Banger von der trendigen 120er-Schiene. Credits where credits are due, Errungenschaften wie eine DJ-Kicks-Compilation, Millionen YouTube-Klicks und einen prall gefüllten Tourkalender, wo der Schwede rund um die Welt führt, zeugen nicht nur von Relevanz, sondern gar von Dominanz. Typeless ist exklusiv auf seiner eben erwähnten Compilation und geht definitiv keine Kompromisse beim Energielevel ein. Supertriebens Festival- und Clubmaterial für rhythmische Planiermaßnahmen vom Fußboden. Für switchen wir zu gletscherhaften Vibes mit eiskalten Synths und einer wohlig warmen Atmosphäre. So tönt Jungle im 21. Jahrhundert. Der Tune heisst «Flock» vom Engländer Sully, der immer schon ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat und auf dem Weg in Bass-Olymp so ziemlich jeden UK-Style nagelt. Ein Tune wie eine Zukunftsvorstellung anno 1998 mit Ticket zur Rundfahrt durch den Kosmos. bleiben bei schnellen Breakbeats, täuschen aber den Vibe zu etwas Meditativerem. Next up ist der Neuseeländer Tokyo Pros zusammen mit Manchester's Finest Combo, nämlich LSB und DRS. Liquid Drum & Bass beweist seit Jahrzehnten, dass DNB nicht immer düster muss, sondern auch subtil zurückhaltend gehörig Impact kann haben. Hypnotischer Smooth Jazz auf 170 BPM liefert Tagtraummaterial allererster Güte ins Ohr. Das Ganze ist auf Samurai Music rausgekommen, wo heutzutage eher Musik aus dem Graubereich zwischen Drum & Bass und Techno rausbringt. Trotz dass ich selber DNB mache, höre ich das Genre eigentlich sehr wenig. Der Tune bleibt aber auch Jahre nach dem Release noch immer in meiner Heavy Rotation, egal ob zur frühen sommerlichen Zugfahrt oder für Tränen nach dem grossen Abschied. About wits at all times, hard to sleep without them. Stay tight, housing. Product of surroundings. Estate type housing, product of surrounding. About wits at all times, hard to sleep without them. Hard to sleep without them. It's hard to sleep without them. Estate type housing, product of surroundings. About wits at all times, hard to sleep without them. It's hard to sleep without him. About wits at all times, hard to sleep without him. Stay type housing, product of surroundings. About wits at all times, hard to sleep without him. Hard to sleep without him. Hard to sleep without him. anderen Seite vom Globus, direkt zum grossen Nachbar. Coming In ist der Track Wave 100 von einem der wohl besten Export aus München neben dem ganzen Gerstensaft, nämlich Road & Brown. Wie bereits zum Start dieser Episode gibt es Oldschool Drum Machines gepaart mit Stromklang aus dem Kollektivgedächtnis, ein perfekter 80s Disco Vibe mit Endstation Horizont. Wie immer gibt es einen friendly Reminder unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify zu folgen. Dort findest du alle Tunes von dieser Episode schön assortiert für elektronische Heißhungerattacken. Aus Nostalgie manövrieren wir uns wieder zurück ins 20, das mal mit einem kleinen Abstecher nach Ghana und Holland. Der Pat Thomas, a.k.a. The Golden Voice of Africa, hat in der langen Ahnengalerie vom westafrikanischen Highlife definitiv seinen Ehrenplatz. Erst vor kurzem hat sich der Ghanaer per Afrobeat neu erfunden, darum auch passend der Remix von den holländischen Festivalstars der Stunde, nämlich Detroit Swindle. Grossraum-Elektroniker machen Sounds aus 5 Dekaden und Kontinent für die Tanzfläche frisch und liefern mit dieser Neuinterpretation tropische Temperaturen zur Peak-Time. Wir täuscheln also Regenschirm gegen Cocktailschirm. oder me llamo. Wenn schon Detroit, dann bitte auch Chicago. Neben wohl doch eher einschüchternden Ruf, eine der kriminellsten Städte in den USA zu sein, genießt Chirac, wie es auch bekannt ist, einen unbestreitbaren Legendenstatus, wenn es um die Entstehung von Haus geht. Bis zum heutigen Tag und bis ans hintere Ende der Welt zieht sich der Einfluss, gut zu hören, am nächsten Tune von Chaos in the CBD. Das neuseeländische Bruderperli ist vor ein paar Jahren noch voll im Rampenlicht gestanden, dann aber ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Mit Come Together finden sie aber zu alter Stärke zurück und laden zur Baseline-Hypnosetherapie. Ampere auf SRF. Wir schalten einen Gang runter und haben einen Moment inne für all die gute Musik aus der Schweiz, die sich fernab von Antoine und Rossinelli unterm Radar bewegt. Gute Qualität zwar kommt das mal vom Duala aus Zürich, der mit dem Track Mysteries of Life ein exzellentes Understatement auf dem Londoner Label Excalé liefert. Der Duala kriegt gerade ganz viel Aufmerksamkeit, released links und rechts sehnsüchtige Elektrobeats und spielt ganz bestimmt auch bald in deiner Nähe. Super diskret geht das Ding nach vorne, darum auch gewaltigstens Ampere Certified. Wir bleiben in alpinem Territorium. Next up ist der Salzburger DJ, Producer und Radiohost Demuya mit «Power to the People». Der Hausklassizist tut viel ernster, als er ist. Seine Rins FM-Shows sind nicht nur wegen seinem übernice Österreicher Akzent mein Senderliebling. Ein super fresher Breakbeat-Cut zeigt dir die liebliche Seite von einem UK-Rave. Manchmal gilt es halt, die einfachen Sachen im Leben zu appreciaten. Von Deutschland direkt nach San Francisco, während uns der Beat-virtuose Nature Boy Flaco mit Andar Evola einen frischen Mix aus Golden Age Flavors, modernem Jazz und psychedelischer Beat Science geliefert hat, steppen wir weiter in einen hedonistischen Tagtraum mit Drang nach Verbotenem. Der Nick Monaco ist LGBT-Aktivist und fordert mit seinem kreativen Schaffen gerne mal Genderrollen und Vorurteile raus. Auf Garden zeigt der San Franciscaner, wie Glitzerpop heutzutage zu tönen hat. Bitzli Pop, bitzli Hip-Hop, bitzli Lounge-Vibes, alles zusammen mit bitz Drug Abuse und Handysucht angeriert und fertig ist eine zuckersüße Produktion, die kaum unbeschwerter sein könnte. I follow forever, I fall into the fold. I fall into your arms, love. I fall into the fold. I take all of your pain, love. I plant you in the garden. I hold you in the morning. I hold you in the night. If I could only tell you, tell you. Kurz vor Schluss von einer Ampere-Episode eine Horizonterweiterung für angehende Kosmonautinnen, das mal in Form von ekstatischen Klingelton-Vibes von Boundary namens, entschuldigt mein Spanisch, Las Últimas Dos Pero Si Fuera DJ auf Point Records aus L.A. Big Ups sind bei der 26. Episode von Ampere dabei gewesen, egal ob kurz vor dem Wochenende oder während dem Pendelwahnsinn, Ampere hebt ihr an der Hand bis ans Ende der Zeit. Kein Witz, jede Folge gibt es auf der Webseite von SRF Virus zum Nachhören oder at the tip of your fingers als wöchentlich aktualisierte Playlist auf Spotify. Wir hören uns in so circa 7 Tagen bei deinem wöchentlichen Stromstoß wieder. Das ist Ampere mit mir, Benny, hier auf SRF Virus.